Dialoge Seite 249, Montesquieu. Setzen wir fort. Da deine Ausgaben sich vermehren, müssen doch im selben Verhältnis auch deine Einnahmequellen anwachsen. Machiavell, ich werde, was alle Staaten tun, eine Anleihe aufnehmen. Dialoge Seite 250, Montesquieu. Hierher wollte ich dich führen. Sicherlich sind nur wenige Regierungen nicht gezwungen, zu Anleihen ihre Zuflucht zu nehmen. Aber ebenso sicher steht es fest, dass sie hiervon nur mit aller Schonung Gebrauch machen sollen. Es wäre unmoralisch und gefährlich, wenn sie künftige Generationen mit riesigen Lasten, die in keinem Verhältnisse mit den wahrscheinlichen Einnahmen stehen, beschweren würden.